WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr da seid. Und wir starten wie immer montags mit einer offenen Themensendung. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Ursula. Und die Ursula ist 62. Guten Morgen. Ja, hallo und wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo Ursula. Ich wollte nur sagen, also was da die letzte Zeit hier bei uns in der Eifel abgeht, mit Friedhöfen und mit Klauen, das ist schlimm. Was bei euch in der Eifel abgeht, mit Friedhöfen und Klauen? Ja, ja. Da werden Buchstaben abgesägt, da werden große Madonnen geklaut. Da werden Schalen geklaut, Grablampen. Und das ist die Hölle. Das ist dein Thema, weswegen du anrufst? Ja. Ja. Was ist denn von dir, von deinem oder dem Grab deiner Familie geklaut worden? Von meinem Sohn. Der ist 95 tödlich verunglückt. Ja, was ist da? Durch Geisterfahrer. Und dann kommt man da hin, man will das Grab schön machen für den Herbst. Und dann findet man leere Buchstaben auf dem Grab, Schale. Ich verstehe das nicht mit den leeren Buchstaben. Das heißt, die klauen die Buchstaben vom Grab, die auf dem Grabstein sind? Ja, die werden abgeflext. Und das tut weh. Ich frage mich, was haben die Leute davon? Man tut Jahre, Monate die Gräber so schön sauber halten und pflegen. Mhm. Man tut alles für das Kind. Da will man es schön haben. Und dann kommt man dann sonntags ans Grab und da kriegt man da so einen Schock fürs Leben. Dein Sohn ist... Ich verstehe das nicht. In den 90er Jahren durch einen Geisterfahrer ums Leben gekommen, sagst du? Ja, ich hatte damals mit dir mich auch darüber unterhalten. Da ging das noch über Radio und da hast du mir schwer geholfen. Da hast du mir einen Vorschlag gemacht, dass ich in St. Peter-Ording, dass da eine psychosomatische Kur ist für Frauen, also Mütter, die Kinder verlieren. Das habe ich auch damals gemacht. Ja. Ich habe die Kur auch durchgekriegt. Da hast du mir schwer geholfen. Also ich gucke deine Sendung mir jeden Abend an. Das ist für mich... Wie wenn ich hingehe und esse ein Eis. Nee, das tut mir so gut. Ja. Ursula, die Schicksalsschläge, die ich mitgemacht habe. Und noch eine Frage zu damals. Ein Geisterfahrer. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, was genau passiert ist. Mein Sohn war auf dem Weg zur Arbeit. Und die haben eine Wette abgeschlossen von Mainz von McDonald's nach Koblenz bei McDonald's in 20 Minuten. Und die sind alle drei als Geisterfahrer auf die Autobahn. Und der letzte ist meinem Sohn mit 190 km/h vorne auf dem Motorblock. Und mein Sohn hat keine Chance mehr, der hat nicht überlebt. Und was ist mit dem Täter? 25. 25 war er. Ja, ist jetzt 25 Jahre, am 26. August. Achso, und wie alt war dein Sohn damals? 25, ja. Jetzt ist er 44 geworden. Was ist mit dem Unfallverursacher, mit dem Täter? Tja, was ist da durch geworden? Unzurechnungsfähig, haben sie gesagt, also Blackout. Wie schwer verletzt war der denn? Der hat nichts gehabt, er war Donnerstag schon wieder aus dem Krankenhaus. Der hat nichts gehabt, wenn so eine solche Wucht aufeinander prallt? Nee, der hat nichts gehabt, gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie die das schaffen, das hört man ja öfters. Diejenigen, die den Unfall verursachen, kommen davon und diejenigen, die nicht so können, bleiben davon. Wegen Unzurechnungsfähigkeit ist er nicht verurteilt worden? Der hat den Führerschein ein paar Wochen weg gehabt, ich glaube ein halbes Jahr und das war's. Hat dieser Mann sich je bei dir gemeldet? Nein, aber die Mutter hat mich damals angerufen und hat sich entschuldigt. Ich konnte diese Gespräche nicht annehmen. Ich habe ein ganzes Jahr bin ich nicht mehr ans Telefon gegangen. Ich konnte nichts mehr sprechen. Ich bin nur rumgelaufen wie ein Zombie. Ich konnte tagelang überhaupt nichts essen. Also getrunken habe ich sehr viel, aber ich konnte nichts essen. Ich hatte damals 111 Kilo habe ich gewogen und habe in dem einen Jahr habe ich dann abgenommen, bis dass ich auf die Größe 60 gekommen bin. Mhm. So habe ich Abi gemacht. Warst du damals noch mit dem Vater deines Sohnes zusammen? Nein, der Vater, der hat sich damals am Lacher See umgebracht. Wegen des Unglücks? Nein, das war davor, das Jahr davor. Also, oh, das war das Jahr davor und dann hast du deinen Sohn verloren. Also, dann da drauf mein Sohn. Das ist ja unfassbar, was du da mitgemacht hast. Ja. So, und jetzt aber wie heißt das schöne Sprichwort? Reich mir die Hand zu. Manchmal sind unsere Hände wie eine Kette, sie fassen andere an und wir sind nicht alleine. Und dieser Spruch hat damals mir mein Enkel gesagt. Mhm. Der kam aus dem Kindergarten. Und der Spruch, den tue ich beherzigen. Es ist was dran. Man braucht nur einen Menschen in die Hände zu nehmen, den man nicht kennt. Oder man nimmt einen Menschen in den Arm. Dann merkt man direkt, ob der Mensch das möchte oder ob er einen Abschluss hat. Und ich habe das schon bei so vielen in den Leuten gemacht. Ja. Und das tut sehr gut. Ich verstehe. Nur eine kleine Umarmung. Ja, du sprichst vom Enkel, war das der, ist das das Kind deines verstorbenen Sohnes? Nein, ich habe noch einen Sohn, so, der ist 41, das ist der Papa. So, jetzt kommen wir nochmal auf die Grabschändung zurück. Ist denn derjenige, der das bei dir oder auf eurem Friedhof gemacht hat, ist der oder den die? Den hatten sie schon. Den haben sie gefasst. Der junge Mann hat mir gesagt, er hätte einen Computer geguckt, steht doch da drin, den haben sie. Also den haben sie. Wenn die Gerichtsverhandlung ist, dann frage ich ihn, warum. Ich frage ihn. Ist mir egal. Ich habe damals auch eine Ordnungsstrafe gekriegt von 500 D-Mark. Nur wenn ich gesagt habe, wieso kriegt der gesagt, er hätte Blackout. Mein Sohn muss sterben. Warum nehmen die sich dieses Wort raus, wo eine Mutter ein Kind verliert und muss sich sowas anhören? Die wissen gar nicht, wie verletzend Worte sind. Ich verstehe, was du sagst und bin deiner Meinung. Und dieses ist jetzt wieder so ein Fall, dass man nicht versteht, dass jemand Menschen, die ihre Trauer zum Ausdruck wollen, bringen durch die Grabpflege, dass man da das Grab... Das hat man ja auch damals wieder gehört hier in Köln, wo die da die Nachtfahrten, wo die junge Frau bei Trotti bleiben muss und der junge Mann. Was geht oben in denen die Hirnketten ab? Da sollen sie irgendwo hinfahren, wo Platz ist, da können sie für mich... Ja, wir haben ein großes. Werden, aber nicht andere. Wir haben hier in Köln, aber in anderen großen Städten ist das genauso ein großes Problem mit den Rasern. Ja. Es sind schon drei Menschen in kurzer Zeit ums Leben gekommen. Das ist ganz, ganz schlimm. Vor allen Dingen, wenn ich das sehe, Domian, das ist wie wenn eine hingeht und tut mir ein brennendes Stab ins Herz reinbohren. Ich denke dann, um Gottes Willen, jetzt die Angehörigen muss ja hingehen bei der Polizei, muss zu den Angehörigen sagen, sie haben gerade ihr Liebstes oder ihr. Ja, und du kennst das aus eigener Erfahrung. Ja, du kennst es von damals. Vor allen Dingen, die wissen gar nicht, was sie den Eltern antun. Auch mit dem jungen Mädchen da, weil der Typ da umgebracht hat, die zwei, was geht oben in den... Da kriegst du keine Antwort. Ursula, Entschuldigung, das kommt mir immer kurz vor Meulen an. Ja, kannst du sagen, das liegt jetzt ja schon lange zurück. Aber der Schmerz wird natürlich dein ganzes Leben lang anhalten. Ist wahr. Dennoch, kannst du sagen, wie viele Jahre es gedauert hat, bis du so einigermaßen deinen Alltag wieder hinbekommen hast? Das kann ich dir sagen, indem ich drei Mordversuche hinter mir hatte. Nachdem du was? Drei Mordversuche. Drei Selbstmordversuche? Ja. Einmal bin ich auf der Autobahn mit meinem Enkel und wollte mich unterm LKW fahren. Mit deinem Enkel? Warum mit deinem Enkel? Ich wollte nicht mehr. Aber warum? So viel mit ihm macht und aber warum wolltest du das Kind mitnehmen? Die Mutter wollte ihn nicht. Da hat ich ihn mit nach Hause genommen. Dann ist mein Mann mir fremdgegangen. Der hat mich nur misshandelt und geschlagen. Den zweiten Mann, den ich hatte, der hat am Tag anderthalb die zwei Flaschen Jägermeister getrunken. Ich bin durch die Halle gegangen. Du mir kannst du gar nicht vorstellen. Was ich mit ihm gemacht habe, manchmal war ich mich, ey, bin ich die blöde Kuh, die immer nur schreit. Ja. Und das dritte Mal, was ist da passiert? Zweite Mal. Ja, das zweite Mal. Um Gottes Willen, er kommt immer in Frage. Ach, das war, okay. Ein Mann zu mir sagt, ich liebe dich, und dann sagt ein Mann zu mir, möchte mit mir gehen. Ich mach's nicht mehr, ich bin so oft enttäuscht geworden. Ich weiß nicht genau, wenn wir hingehen, pickt Leute in ein heißes Feuer rein, in eine heiße Kohle. Ich mach's nicht mehr, ich habe zu keinem Mann mehr Vertrauen. Nochmal eine Frage zu der Geschichte mit deinem Enkel. Was ist denn damals daraus geworden, was du vorhattest? Die haben mich dann... Es war der Bundeswehr ein Auto gekommen, die haben hinten drin Soldaten, die haben mich dann von einem Motorrad runter, erst mein Enkel vom Motorrad runter oder mich. Du warst auf einem Motorrad? Ja. Und ich, dumme, blöde Kuh, bin dann mit der Handschellen abgeführt worden, wie so ein Schwerverbrecher. Wie waren die denn überhaupt auf dich aufmerksam geworden? Tja, sie, wenn ich vom LKW gestanden habe. Ach so. Mhm. Mein Gott. Mein Gott, wie ich gut. Einfach wie gut. Ich habe gedacht, ich nehme den Jungen mit, der Junge ist. Das finde ich mein Ein und Alles. Ja, aber das wäre eine große Schuld gewesen, die du auf dich geladen hättest, wenn du das Kind mitgenommen hättest. Im Nachhinein, Domian, wo ich in der Klinik war. Ich war ja über 7 Monate in der Klinik hintereinander. Dann ist mir alles das durch den Kopf gegangen. Da habe ich gedacht, was hast du dem Jungen angetan? Verstehe. Was hast du dem Jungen angetan? Denk mal drüber, vorher gar nicht nach. Man denkt erst dann nach, wenn man mal zur Ruhe kommt und sich mal alles wieder im Kopf sammelt und sich alles wieder... Ich hab das Gefühl gehabt, ich hätte Bienen in meinem Körper. Bei mir sah es aus wie ein Bienenstock. Ja. Alles war verkehrt und verbrummt. So, jetzt zu dem Hauptthema zurückzukommen. Der Täter ist gefasst, der die Gräber geschändet, das ist schon mal ganz gut. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass es dir immer noch nicht so sehr gut geht und du sehr labil noch bist. Ich möchte dir sehr gerne auch jetzt noch mal ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Möchtest du das? Das wäre nett. Domian, darf ich mal eins sagen? Ich finde dich so, wie du bist. Du bist ein Mensch, der ein Herz hat, der für alles offen ist, der für jeden da ist, für jeden Verständnis hat. Und dann, wenn ich dann sehe, dass die hier am Fernseher hingehen und tun dich dermaßen so runterputzen, ey, dass du noch die Kraft hast, diese Sendung wieder für die nächsten Tag wieder weiterzumachen. Ich finde dich so toll, ey. Bundesverdienstkreuz kriegen mit einem Diamanten drin, ehrlich, wirklich. Ich schätze dich ein. Ich danke dir sehr herzlich, liebe Ursula. Jetzt bitte ich dich, du kennst das ja, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Heike, das ist die Psychologin heute Nacht, die ruft dich an und dir wünsche ich von Herzen alles Gute. Ja, ich dir auch. Dankeschön. Und ich finde das ganz toll, wie du das mit deiner Sendung machst, dass du immer die Kraft hast, wieder aufzustehen. Du bist wie ein Aufmenschen. Ich danke dir vielmals. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich. Tschüss. 0800 220 5050 und hier ist Jenny. Jenny ist 35. Guten Morgen, Jenny. Hallo, Domian. Ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist und hier Gast bist. Ja, Jenny, mal sehen. Um was geht's? Ja, es geht um die neuerlich vorhandene Flüchtlingsdiskussion. Und ich habe letzte Woche natürlich auch, wie immer, deine Sendung verfolgt. Und ich finde, dass es in Deutschland auch Stimmen gibt, die dem Ganzen nicht nur positiv gesinnt sind. Und ich finde auch, dass man, wenn man diese positive Einstellung dieser Überschwänglichkeit nicht teilt, auch wenn man Argumente liefert, dass man eben gleich mit Beschimpfungen wie Rassist, Nazi und Sonstiges behaftet ist. Und das finde ich halt eben nicht in Ordnung. Ja. Ich denke, jeder darf kritisch seine Meinung äußern und ich muss nicht alles gutheißen. Ja. Wie ist denn, Jenny, wenn ich fragen darf, wie ist denn deine Meinung zu der ganzen Situation? Also ich bin definitiv auch der vollen Übereinstimmung der meisten Menschen hier in Deutschland, dass hier Hilfe geboten sein muss, dass geholfen werden sollte. Ich denke aber auch, es gibt in Deutschland, es wird immer gesagt, Luxusgesellschaft etc. Also aus meinem persönlichen Umfeld, das ich hier habe, weiß ich, dass es hier definitiv keine Luxusgesellschaft mehr ist. Dass es Menschen, wie auch oft in deiner Sendung, ältere Damen oder ältere Herren gibt, die am Existenzminimum leben. Kinder, die auch bei meinem Sohn in der Schule den ganzen Tag nichts zum Essen zu bekommen, weil kein Geld da ist, die überhaupt keine Betreuung haben. Es gibt Obdachlose hier bei uns in der Stadt, die bespuckt werden, beschimpft werden als asoziales Gesindel. Und ich mir dann denke, das sind ganz viele, die ich auch gesehen habe, die dann mit ihrem Blümchen am Bus stehen, wenn dann Flüchtlinge hier mit dem Bus einfahren. Und das ist halt eben so eine Zweischneidigkeit von Menschen. Da rede ich nicht von allen, aber ich würde mir eben einfach wünschen, dass diese große Hilfsbereitschaft, die jetzt gegenüber tausend Menschen ist, allumfassend das ganze Jahr eigentlich mal gelten sollte. Dass man einfach mal eine Jacke, die man zu viel hat, zum Hauptbahnhof trägt, die jemanden in die Hand drückt und sagt, da freu dich, Spielzeug, das zu viel ist. Einfach mal runtergeht zu einer sozial schwachen Familie. Hier ist ein Karton mit Spielzeug, freut euch dran. Ja, das finde ich auch wichtig. So. Ja, es geht nicht um ein paar tausend Menschen, die kommen, aber die nächste Angst, die ja in Deutschland, also zumindest bei vielen Menschen, denke ich auch, in der vorgehaltenen Hand existiert, was kommt irgendwann? Es geht ja nicht um ein paar tausend Menschen. Okay. Diese paar tausend Menschen holen dann auch wieder ihre ganzen Familien, was logisch ist. Deswegen kommen sie auch unter Angstgefahr hierher, damit sie auch für die Familie ein besseres Leben haben. Ja. Aber was ist dann irgendwann mal? Also ich höre daraus eine Position, dass man helfen soll, aber dass man auch im Auge halten muss, was schafft dieses Land, was kann das Land verkraften und wo sind die Grenzen? So ist es. Ich glaube aber genau das. Das ist für mich gar überhaupt nicht gesteckt gerade. Ich sehe das kommen. Wobei du hast sicher die Nachrichten verfolgt, dass heute die Bundeskanzlerin und auch Sigmar Gabriel vor die Presse gegangen ist. Ich glaube, dass die deutsche Politik das sehr wohl jetzt im Auge hat, dass es natürlich nicht endlos so weitergehen kann. Das sagt ja der gesunde Menschenverstand. Ich bin da ganz auf deiner Seite. Du sagst, es gibt auch natürlich nach wie vor Armut in Deutschland, große Armut, es gibt Altersarmut, es gibt viele Obdachlose und so weiter. Die darf man natürlich nicht vergessen. Andererseits, lass uns doch auch mal ein bisschen im Moment auch mal uns über uns freuen. Wir kriegen es immer so dicke ab, die bösen Deutschen, und im Moment werden wir weltweit gelobt für unser humanitäres Engagement, das ist ja auch schon. Das hast du letzte Woche, wenn ich dich mal unterbrechen darf, ganz oft gesagt. Also, dass du dich darüber freust, dass New York Times und sonstiges Deutschland so hochpreist, wie toll wir das alles machen, finde ich auch. Aber ich denke mir immer, England oder sonstiges, ich meine, die müssen jetzt auch nachziehen, ja, die sind ja auch unter einem Druck. Aber da verstehe ich irgendwie nicht. Da sind auch die Länder und die sagen, nee, nicht in dem Maße und nicht so. Ich verstehe mal nicht, warum Deutschland immer diese Schuldfrage auf sich ziehen muss, die vor Jahrhunderten, ja, ich glaube, wie man das Gefühl schon denkt, immer auf sich ziehen muss und sich das dann profilieren muss in dem Sinne. Ja. Das finde ich immer ein bisschen, ich glaube, das ist schon so ein altes Thema. Das okay. Ich glaube, deshalb bin ich zu jung dafür, für das Thema. Ja, ja, ich glaube, dieses Thema hat mit der Schuldfrage von des Zweiten Weltkrieges, glaube ich, Ich glaube, das ist einfach ein bisschen mit rein, habe ich den Eindruck. Bin ich auch allergisch gegen, dass man das auch nicht überreizen darf. Ich glaube, dieses hat damit mal nichts zu tun, sondern es ist einfach ein humanitärer Akt. Und du hast es sehr differenziert gesagt. Das ist völlig in Ordnung. Und du sprichst sicher aus der Seele von vielen Leuten. Aber das denke ich auch. Also, jetzt muss natürlich es muss das Beste aus der Situation gemacht werden. Die Leute sind hier, natürlich. Die müssen ordentlich behandelt werden, die müssen schnell integriert werden. Die Leute, muss man aber auch sagen, müssen sich dann auch uns anpassen. Das heißt, sich unseren Gesetzen unter... Da sind wir beim nächsten Problem, wenn ich da mal ein Beispiel Das Grundgesetz respektieren, das ist natürlich die Voraussetzung. Genau. So ist es. Gut. Aber ich wollte dir eigentlich noch ein anderes Beispiel dazu sagen, nur wie sich jemand fühlt in der heutigen Zeit, wenn eben hier diese Hilfe angedeiht wird, auch von Deutschland. Möchte ich dir ein kurzes Beispiel noch dazu sagen. Und zwar meine Oma, die ist aus Polen verschleppt worden mit 13 Jahren, also von der Familie weggerissen, hierher verfrachtet worden auf einem Bauernhof, hat jahrelang hier umsonst arbeiten müssen, hatte faktisch ein Kleid im Jahr, das sie bekommen hat. Die hatten keine Schuhe, die haben sich im Winter mit Kuhscheiße, auf Deutsch gesagt, zugedeckt mit der warmen, damit sie es warm hatten. Mhm. Diese Jahre wurden nicht angerechnet bei ihrer Rente. Mhm. Sie hatte drei Jobs in ihrem Leben, nur am Arbeiten. Mhm. Und am Ende des Ganzen hatte sie kaum was zum Leben. Aber was resultiert, also was resultiert daraus? Was siehst du für Schluss daraus? Das resultiert daraus, dass Menschen eben dann der Unmut wächst, wenn jemand dann kommt, auch wenn er die Hilfe benötigt, wie bei uns zum Beispiel hier. Das habe ich gerade schon dem Kollegen gesagt, wurden Neubaugebiete hier gemacht und dann wurde das staatlich insoweit irgendwie so gehandhabt, dass jetzt in komplett renoviert neue Häuser alles für die Flüchtlinge bereitsteht. Gönnst du es ihnen nicht? Doch, ich gönne es ihnen auf jeden Fall. Muss ich ganz ehrlich sagen, meiner Oma mehr. Ja gut, aber das sind jetzt vergangene Geschichten. Aber die lebt ja immer noch. Ja. Das ist ja genau der Punkt. Sie lebt ja immer noch. Ja, natürlich. Ja. Also das habe ich ja letzte Woche auch erzählt, dass ich selbst aus der Flüchtlingsfamilie komme und kenne die ganzen Geschichten auch, was da alles schiefgelaufen ist und wie schwer es war. Aber daraus muss man ja lernen. Und damals kamen die Leute in ein kriegszerstörtes Westdeutschland oder in ein Ostdeutschland, ein kriegszerstörtes Land aus Preußen, aus Pommern und weiß ich woher. Das kann man ja alles nicht miteinander vergleichen. Es ist doch gut, wenn wir es heute besser machen können. Da können wir doch stolz drauf sein. Ja, aber dann müssen es auch für die Menschen, die nichts, auch hier, die leben, nichts haben, kann man es auch ein bisschen besser okay. machen. Okay, gut, das sind wir. Das ist genau der Punkt, den ich meine. So. Ja, dann sollte meine Oma zum Beispiel auch noch einen Hunderter damit rausziehen, ja. dass es sich vielleicht auch mal was Schönes kaufen Jenny, kann. Jenny, da rennst du eine offene Tür. Da streiten sich die Geister. Da rennst du eine offene Tür bei mir ein. Ich finde das so schlimm, wenn so alte Leute, die so viel geleistet haben, die auch den Krieg noch mitgemacht haben. Die keine Familie haben und ganz alleine dastehen. Ja, das stimmt. So. Finde ich schlimm, weil die haben das ganze Leben gearbeitet hier auch und ich finde, die haben einfach Respekt verdient. Klare Meinungsäußerung. Ich danke dir sehr herzlich, liebe Jenny, und wünsche alles Gute. Wünsche ich auch. Danke dir. Tschüss, ciao. Tschüss. Wen haben wir jetzt? Um 1.21 Uhr ist der Thomas hier und der Thomas ist 18. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Um was geht's? Ich rufe an, weil ich seit dem 10. Lebensjahr unter psychischen Problemen leide. Mhm. Genauer gesagt unter Angstzuständen. Mhm. Ich war schon zweimal in der Klinik, einmal ein halbes Jahr und jetzt vor kurzem 3 Monate. Aber ich bekomme es nicht wirklich aus mir raus, diese Angstzustände. Thomas, was sind denn das genau für Angstzustände? Beschreib sie mal näher. Als ich mein 10. Lebensjahr erreicht habe, dann fing das halt an mit der weiterführenden Schule und da habe ich dann Probleme bekommen, mit dem Bus zur Schule zu fahren, aber auch erst ein Jahr später. Also ich war schon ein Jahr auf der Schule und davor hat alles geklappt, das kam ziemlich plötzlich dann. Mhm. Bist du in der Schule nicht so gut mitgekommen? Doch, in der Schule bin ich eigentlich gut mitbekommen. Ich hatte auch viele Freunde und so. War denn zu Hause zu der Zeit alles in Ordnung in der Familie? Ja, zu Hause ist eigentlich alles in Ordnung gewesen, immer. Halt die normalen Streitigkeiten, die eigentlich, denke ich mal, jede Familie hat. Aber sonst ist nie was Großes passiert. Es fing denn an mit dem Bus, dass du Angst hattest, den Bus zu fahren? Genau. Wie wurde es denn dann schlimmer? Ja, das hat sich dann über ein Jahr hinweggezogen, dass ich halt dann immer von meiner Mutter zur Schule gebracht wurde. Und dann, als es anfing, mit von der Schule aus schwimmen zu fahren und wo es dann auf Klassenfahrt ging, dann konnte ich da auch nicht mitmachen. Und dann haben sich meine Lehrer mit eingeschaltet. Die haben mich dann sozusagen zum Psychologen gelotst. Mhm. Und dann kam ich das erste Mal in eine Klinik. Da war ich dann ungefähr 6 Monate. Und danach ging es mir 2,5 Jahre richtig gut. Ich konnte alles mitmachen. Mhm. Ich bin dann nochmal auf Klassenfahrt gefahren. Es hat alles super geklappt. Und dann Ende des 9. Schuljahres, das war dann ungefähr 3 Jahre später, ging es dann wieder los. Und das war immer so eine Angst, bezog sich das immer so auf Fahren, mit Leuten zusammen zu sein? Beschreibt man diese Angst noch näher? Ja, also das bezieht sich auf das Wegfahren von zu Hause. Mit anderen Leuten und zu Orten, mit denen ich nicht so vertraut bin. Aber die Schule war dir ja vertraut. Es ging jetzt erstmal nur um die Busfahrt. Die hat dir auch schon zu schaffen gemacht. Genau. Warum? Warum eigentlich? Du bist in den Bus eingestiegen. Lag es daran, dass du das Gefühl hattest, eingesperrt in dem Bus zu sein? Das kann ich also gar nicht so genau sagen. Ich bin dann halt eingestiegen und dann wurde mir schlecht und dann wurde ich panisch und ich habe angefangen zu zittern. Das heißt, wenn dich jemand mit dem Auto gebracht hätte, wäre es gut. Wenn das meine Eltern wären, da habe ich ja jetzt auch noch das Problem, sobald mich ein Verwandter oder ein näherer Bekannter, dann bekomme ich auch schon Panik. Mhm. Gehen wir mal in die Jetztzeit. Jetzt bist du 18. Hat sich diese Angst noch vergrößert und ist die noch differenzierter geworden? Oder ist es so, wie du es gerade beschrieben hast, heute nach wie vor, dass es sich beschränkt auf dieses Fahren in einem Fahrzeug mit anderen Menschen? Ja, ich würde jetzt gerne nochmal auf den neunten Schuljahr zurückkommen. Gerne, ja. Ja, dann fing das halt wieder an. Erst ganz klein wieder mit Busfahren, dass es nicht ging. Und am Ende konnte ich halt gar nicht mehr aus dem Haus. Mhm. Bin ich dann wirklich nur 20 Meter nach links oder rechts gegangen. Also bin ich dann nichts mehr. Dann habe ich Medikamente bekommen, Antidepressiva. Mhm. Die haben mir dann gut geholfen. Die wollte ich auch nehmen, damit ich den Abschluss schaffe. Weil wenn ich wieder in der Klinik, dann hätte ich wahrscheinlich das Jahr wiederholen müssen, weil ich da nicht hinterhergekommen wäre. Mhm. Ja, und mit den Tabletten lief das dann gut. Und dann, als ich die 10. Klasse abgeschlossen habe, ging es halt in die Ausbildung. Ich habe eine als Dachdecker angefangen. Mhm. Und ja, da bin ich ja nur auf Baustellen verschiedene gewesen. Mhm. Und ja, dann fing es wieder an. Hast du das ertragen, auf dem Dach rumzuklettern? Das war alles in Ordnung. Also ich hatte ja bei meinem Praktikum, das hat alles super geklappt. Mhm. Aber dann nach 3-4 Wochen, als ich in der Ausbildung war, musste ich die schon abbrechen. Das heißt, du hast heute noch keine Ausbildung? Nee, ich habe noch keine Ausbildung. Was für einen Schulabschluss hast du? Eine mittlere Reife. Mittlere Reife. Dann doch mal meine Frage, wie das jetzt ist. Was ist das heute für eine Angst? Beschreib die mal, die dich heute so plagt. Wie zeigt sich diese Angst? Wo zeigt sie sich? Ja, genau. Als ich dann die Ausbildung abgebrochen habe, dann hatte ich jetzt bis jetzt ein Jahr eigentlich gar nichts gemacht. Ich war jetzt bis vor 3 Monaten in einer Klinik. Aber es hat mir nicht so wirklich geholfen. Und jetzt rufe ich an, weil ich eigentlich heute, jetzt am 8., ein Bewerbungsgespräch habe als Bäckerhelfer. Also okay. Das würde auf jeden Fall zu mir passen, weil ich ja da eigentlich nur in einem Ort bin. Mhm. Aber ich merke jetzt schon, dass ich unruhig bin. Du hast das Bewerbungsgespräch morgen? Ja, jetzt heute, am 8. Okay. Ja, bevor wir da jetzt raufkommen, du vergisst meine Frage nicht. Ich habe dich gerade gefragt, was das für eine Angst ist, die dich heutzutage plagt. Ja, also in letzter Zeit war ich halt nicht konfrontiert damit, weil ich nur zu Hause war. Kannst du jetzt rausgehen? Kannst du zum Beispiel alleine in die Stadt gehen? Wenn das bei mir ein Ort ist, wo ich zu Fuß hingehen kann oder mit dem Fahrrad hinfahren kann, wo ich mich auskenne, das ist kein Problem. Mhm. Ich gehe auch zum Fußball, aber ich könnte jetzt nicht, sag ich mal, in den nächsten größeren Ort mit dem Bus fahren. Das geht auf gar keinen Fall. Ist das Problem der größere Ort oder ist das Busfahren das Problem? Ich denke, dass es das Ungewisse ist, einen neuen Ort zu fahren und ja, auch mit dem Bus und alles. Nimmst du im Moment auch noch Medikamente ein? Nee, die habe ich vor 3 Wochen auf eigener Faust abgesetzt, weil ich denke, die helfen mir nicht mehr. Bist du denn in Behandlung bei einem Psychiater? Ich bin in Behandlung beim Psychologen, ja. Weiß der Psychologe, dass du die Medikamente abgesetzt hast? Nee, die habe ich vor 3 Wochen und bisher hatte ich keinen Termin mehr. Ich habe jetzt in 2 Wochen wieder einen Termin. Wie oft hast du den Termin bei dem Psychologen? Also einmal im Monat. Oh, das ist natürlich ein bisschen wenig. Ist das eine Gesprächstherapie? Ja, das ist nur ein Gespräch, ja. Nun warst du in vielen Therapien schon in den letzten Jahren und du bist ja noch sehr jung. Ist dir in irgendeiner Weise klar geworden, oder hast du, klar vielleicht nicht, aber hast du so eine Ahnung bekommen, warum dich diese Ängste plagen, was da mit dir los ist? Nee, das weiß ich leider nicht. Da habe ich auch noch nichts gefunden, woran es liegen könnte. Mhm. So, jetzt hast du heute diesen Vorstellungstermin beim Bäcker. Mhm. Und dir geht jetzt schon der Arsch auf Grundeis. Ja, deutsch gesagt, ja. Mhm. Hast du einen Unterschied gemerkt, als du die Medikamente abgesetzt hast, zu der Zeit davor? Nee, also ich war immer, also bis dahin auf depressiv, würde ich jetzt sagen, und zurückgezogen. Ja. Ich frage es deshalb, Thomas, weil ich es immer heikel finde, wenn Patienten eigenständig die Medikamente absetzen. Ich weiß, es gibt viele Psychopharmaka, die seltsam wirken, schlecht wirken oder dass es einem noch schlechter geht danach. Aber es gibt auch viele hervorragende Medikamente. Und eigenständig da einzugreifen ist unter Umständen fatal und schwierig. Ja, das ist mir bekannt, aber ich habe da einfach keinen Sinn mehr drin gesehen. Und, ja. Vielleicht war es auch die falsche Medikamentierung, das kann ja auch sein. Vielleicht brauchtest du auch einen guten Psychiater, der sich mit den ganzen psychiatrischen Medikamenten auch gut auskennt. Das muss man ja alles mal überlegen. Wie ist es denn jetzt, bist du hin und her gerissen, ob du da heute hingehen sollst zu der Bewerbung? Ich habe eigentlich schon damit abgeschlossen, dass ich nicht dahin gehen werde, weil es mir überhaupt nicht gut geht. Und wenn dich jemand begleiten würde, zum Beispiel deine Mutter? Nee, dann wäre das Schamgefühl zu hoch. Also wenn, dann würde ich schon alleine dahin gehen wollen. Nach wie viel Monaten, Wochen oder Jahren ist das jetzt der erste Versuch, wieder ins Arbeitsleben zu kommen? Seit einem Jahr. Möchtest du denn gerne wieder arbeiten? Ich möchte auf jeden Fall wieder arbeiten gehen, ja. Ich habe auch Träume für die Zukunft, aber im Moment ist das alles ja, unerreichbar. Was sind das für Träume, die du hast für die Zukunft? Also mein größter Traum ist, ich bin Fußballfan und mag den Verein FC Barcelona ganz gerne. Und also mein Ziel ist es auf jeden Fall, mal da ins Stadion hinzufliegen und wenn nicht sogar da zu wohnen. Für eine Weile mal? Oder immer? Nicht für immer. Erstmal für eine Weile. Erstmal für eine Weile. Ich finde es immer gut, einen Traum zu haben, Thomas. Wenn man Träume hat, die können einen sehr anschieben oder sehr aktivieren und anfeuern, zu seinem Ziel zu gehen. Wenn man keine Träume mehr hat, ist man ja fast schon tot. Deswegen finde ich das schon mal toll. Also mir tut es jetzt schon sehr leid, wenn du morgen diesen Termin sausen lässt. Gibt es vielleicht nicht doch so eine Überlegung, dass du dir das so zurecht vielleicht legst im Kopf? Ich versuch's einfach mal. Aufgeben kannst du immer noch. Du kannst sogar noch kurz vorher gehen, aber allein sich das vorzunehmen, dorthin zu gehen, wäre schon ein großer Schritt. Und vielleicht das durchzuhalten, die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, da kann dir ja nicht viel passieren. Du bist ja, viel passieren kann dir dann nicht. Ich würde es an deiner Stelle nicht schon aufgeben heute, um diese Zeit. Wann ist der Termin? Um 9 Uhr? Um 9.30 Uhr, ja. Ja. Ich würde an deiner Stelle, wenn ich du wäre, all meine ganze Kraft zusammennehmen, die ich auch noch im letzten Winkel meiner Seele finden würde und würde da hingehen. Jetzt bist du schon gescheitert, wenn du es aufgibst. Wenn du währenddessen zusammenbrichst oder es nicht kannst, dann hast du es immerhin versucht und das ist auch schon ist ein kleiner Erfolg. Weil ich glaube, dass es auch sicher für dein Leben gut wäre, in der Tat, wenn du wieder so in so einen normalen Prozess hineinkämst. Du hast so große Angst vor morgen. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon Panik, ja. Mensch, Thomas, und mein Gefühl sagt mir auch, dass du anders betreut werden musst psychologisch. Wenn du einmal in der Woche, einmal im Monat zu deinem Psychologen gehst, wo es dir noch so schlecht geht, das ist es nicht. Ich finde, du ein guter Psychiater muss dich untersuchen und du musst in gute psychotherapeutische Hände kommen. Und vielleicht hilft es wirklich mit zusätzlich anderen Medikamenten, dass du stabiler wirst. Denn so geht's ja nicht, wie es jetzt geht. Nee, das heißt, es muss jetzt ein anderer Weg gefunden werden. Mhm. Also, ich habe eine Psychologin im Hintergrund, das weißt du sicherlich. Ja. Die wird dich jetzt zurückrufen und dich beraten, was du im Detail jetzt doch noch tun solltest. Und ich rate dir dringend, auch wirklich was anzugehen, weil sonst trittst du auf der Stelle. Du bist 18 Jahre alt, du hast Träume, du willst vorankommen, du willst ins Leben, du willst nach Barcelona, du willst Fußball gucken. Also Da muss man jetzt ein bisschen was auch in die Wege leiten, dass das so Zentimeter für Zentimeter zu realisieren geht und gilt. Thomas, jetzt wird die Heike dich gleich zurückrufen. Dennoch, ich weiß im Moment nicht, wie schlimm es bei dir ist mit der Panik und der Angst. Entscheide es mal jetzt noch nicht endgültig, dass du nicht gehst. Überleg mal, ob du es vielleicht nicht doch morgen machen kannst. Innerlich Nein sagen kannst du immer noch. Geh mal noch näher an die 9.30 Uhr jetzt ran. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Das ist mir schon klar. Thomas, deshalb bitte ich dich jetzt aufzulegen und jetzt kriegst du eine gute psychologische Beratung, was sehr vielleicht hilfreich wäre für dich in deinem Fall von Heike, okay? Alles klar, dankeschön. Und ich hätte gerne noch ein Autogramm. Sehr gerne, dann sagst du der Heike gleich deine Anschrift. Und ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute, Thomas. Alles klar, dankeschön. Tschüss, ciao. Wir haben 1.36 Uhr, ihr Lieben. Und ich möchte euch gerne unser Thema diese Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Hass. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, ja, die einen großen Hass auf jemanden haben oder vielleicht einen großen Hass auf etwas haben. Warum hasst ihr? Warum hasst ihr eine bestimmte Person? Was ist passiert? Warum hasst ihr etwas Bestimmtes? Vielleicht einen Gegenstand, vielleicht eine Institution, was auch immer. Was ist geschehen? Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gehasst werden. Gegenstand des Hasses zu sein, ist ja nun auch nicht alles andere als angenehm. Warum werdet ihr gehasst? Also Thema Hass diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann macht das unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung und natürlich auch während der Sendung an. So, weiter geht's jetzt mit unserer freien Themennacht hier am Montag und das ist Dirk und Dirk ist 31. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen. Guten Morgen, Dirk. Um was geht's? Alles klar, Domian? Ja, Dirk, alles klar. Ja, sicher. Ich wollte mal mit dir über meine Probleme sprechen, wa? Okay, um was geht's? Ja, ich habe eine Drogensucht, so, ich klaue meiner Frau das Geld, meiner Freundin so. Ich gebe mein ganzes Geld aus für Drogen, so. Ja, ich wollte mal fragen, was du mir da vorschlagen kannst. Was denn für Drogen? Ja, ich sag mal, MDMA-Kristalle, eigentlich alles so, wa? Was du dir vorstellen kannst. Also schon die härteren Nummern? Ja, härtere Nummern, ja, würde ich mal sagen. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Ja, sag mal 4 Jahre so. Und ihr wohnt auch zusammen? Ja, jetzt nicht mehr, so seit einem Monat. Warum nicht? Ja, es hat sich auseinandergelebt, so wa? Wegen der Drogen? Yes. Wer hat sich denn da von wem getrennt? Ja, eher gesagt, die von mir, so wa? Weil ich halt immer nur high war, drauf war, völlig zugedröhnt. Und du hast sie betrogen und... Du hast ja, ab und zu mal so, aber... Du hast auch Geld bei ihr geklaut. Ja, ab und zu so, war zwar nötig so, ha? Wie viel, ging nicht anders. Was glaubst du denn so in den 4 Jahren, wie viel mal hast du sie beklaut? Ja, ich sag mal, mehr als sie auf jeden Fall wert ist. Mehr als sie wert ist? Ja. Wie meinst du das? Ich sag mal so, im Monat auf jeden Fall habe ich sie auf jeden Fall 800 Euro gekostet. 800 Euro hast du? Ja. Hat die Frau für dich locker gemacht? Oder du hast du die geklaut oder hat sie dein Leben finanziert? Ja, ich sag mal, beklaut und so auch mal ab und zu mal was gegeben, wa? Mhm. So, jetzt hat sie mittlerweile die Faxen dicke und ist auf Distanz. Naja, die ist auf Distanz. Ja, kann man ja auch verstehen, ne? Wäre ich bei. Ja, klar, aber ich habe auch schon 2 Therapien gemacht, so, die helfen auch nichts. Wann war denn die letzte Therapie? Ich sag mal, vor einem Jahr. Wie lange hat die angedauert? Ja, ich sag mal ein Jahr. Ein Jahr? Ja, ich bin jetzt noch dran so, aber irgendwie merke ich auch, dass das gar nicht hilft. Wie du, also du bist im Moment noch in der Therapie drin? Ja, aber im Moment auf Freigang. Zu Hause. Und bist du clean? Ja, ich sag mal, Ab und zu ja, ab und zu mal nicht. Ich bin jetzt gerade noch so auf also, Bubble, Koks. Also im Klartext. Gerade noch zugedröhnt. Ja, ich höre es schon. Also im Klartext nein. Im Klartext hast du Nein, ja, bin ich nicht. Wie bist du nicht? Wenn du was nimmst, hast du versagt in der Therapie. Ja, aber ich mache das schon so, dass das auch nicht auffällt, dass die das nicht mitkriegen. So. Okay, aber deine Freundin hat es mitbekommen und ich krieg's auch gerade mit. Ja, finde ich schon scheiße so, aber was soll man machen? Ich komme da halt nicht vom Weg, ne? Das ist der Teufelskreis. Ja, aber von alleine wird das nicht funktionieren. Das funktioniert nur, wenn du es willst. Ja, zweimal habe ich das schon eingestanden, so, dass ich das möchte, so, aber irgendwie kriege ich das nicht auf die Kette. Weißt du, wenn man das zweimal nicht auf die Kette kriegt, Dirk, dann muss Nein, man... Nein, krieg ich mal das dritte Mal auch nicht auf die Kette, ich weiß nee. Schon. Nee, das ist nicht die Logik daraus. Dann versucht man es ein drittes Mal. Und vielleicht klappt es beim dritten Mal. Nur so kann man nicht. Ja, ich habe ja jetzt so ein halbes Jahr vor mir so und... Ja, aber du kannst sie doch vergessen, die Therapie, wenn du Freigang hast und draußen dir Sachen reinziehst, dann kannst du es doch vergessen. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie müsste ich auch da durch so das schaffen, aber. Und du sagst. Ich hab Probleme mit mir selber so, wa? Da ist immer der Drang danach, den Kollegen dann nehmen, so, bist du direkt dabei. Da habe ich kein Verständnis für. Nee, warum nicht? Nee, weil du vor die Hunde gehst und deine Beziehung ist kaputt gegangen. Habt ihr auch Kinder? Ja, ein Sohnemann, sag ich mal so. Es gibt sogar noch ein Kind. Ja, das sicher. Heißt, das heißt, du trägst auch noch Verantwortung für ein Kind. Und du lässt dich so gehen? Ja, das ist ein Voodoo-Zauber, ne? Ich kann dagegen nichts machen. Wenn du dir 10-mal einbläust, da kann man nichts gegen machen, kann man auch nichts gegen machen. So leicht kommst du mir nicht davon. Mit der Haltung. Nee. Mit der Haltung kannst du dich in die Tonne kloppen. Ja, ich war meistens immer positiv eingestellt, so, aber irgendwie ging das auch wieder im Negativen so. Du solltest morgen in deine Therapieeinrichtung gehen und beichten, was du gemacht hast. Ja, aber der Therapeut, so, den ich hab, so, der kann mir auch nicht helfen. Der versteht mich zwar ein bisschen so, aber irgendwie. Weißt du, was du mir sagst? Der Therapeut kann mir nicht helfen, ich kann mir nicht helfen, es passiert alles so. Ja, was willst du denn? Willst du dich totkoksen? Ja klar, aber ich sag mal so, ich kann dagegen nichts machen, ne? So. Ja, wenn du nichts gegen machen kannst, dann hast du dich schon aufgegeben. Dann bist du tot. Ja. Wenn du so eine Haltung hast, bist du tot, im Prinzip. Also dann bin ich schon vom Körperlichen und Geistlichen her tot. Wenn du so eine Haltung weiter durchziehst, ja, finde ich schon. Da kann dir kein Mensch helfen und keine Therapie. Ich habe ja. Was wäre denn am besten so für mich, so, dass ich das auf jeden Fall durchstarten kann? Dirk, das Allerwichtigste. Ich habe in dieser Sendung mit so vielen Drogenabhängigen schon gesprochen. Das Allerwichtigste ja. Und auch mit die noch länger. Wie viele Jahre bist der du? Der Willen, ne? Wie lange bist du jetzt schon drauf? Ja, ich sag mal so schon 6-7 Jahre so auf jeden Fall. Okay, so du hast gerade selbst das richtige Wort gebraucht, der Wille. Wenn der Wille nicht da ist, hat niemand, der in eine Sucht ist, eine Chance. Du musst den Willen haben und du gehst... Der innere Schweinehund, den muss man überwinden. Ja, und du gehst durch die Höllen, das ist völlig klar. Aber indem du sagst, ich kann es nicht, verbrennst du in dieser Hölle. Ja, aber ich gehe ja gesagt durch die Hölle, sondern mir merkt man das nicht an, so, wa? Ja, aber es bringt ja nichts, dass du durch die Hölle gehst, du bist ja rückfällig geworden. Ja, ein paar Mal so. Und jetzt bin ich schon wieder mehr drin, als ich eigentlich sein sollte. Ja, ist doch schlimm. Du verlierst deine Freundin, du verlierst dein Kind, Mensch. Du bist kein Vorbild für dein Kind. Ja, das sage ich zwar auch so, aber irgendwie wollte ich auch schon mal eigentlich das Vorbild sein für den Kind, wa? Ja, dann streng dich an, dass du ein Vorbild bist. Wenn du deinem Kind irgendwann erzählst, hier, der Papa war so und so viele Jahre richtig unten, in der Gosse. Und seelisch bist du in der Gosse. Wenn du ja, kind, da ist, so, wenn du dann, will der Kleine gar nicht hören, wa? Irgendwann, wenn er älter ist und wenn du ihm dann weiter erzählst, aber ich habe das geschafft, ich habe auf die Zähne gebissen, ich bin in die Therapie gegangen und habe gekämpft und bin da rausgekommen, dann hat dein Kind vor dir Respekt. Ja, dann kann er zwar sagen, so, der hat es geschafft, aber ich weiß nicht, ob er noch rückfällig wird, so, wa? Das ist immer so ein Teufelskreis. Ja, das kommt auch an, wie lange du es dann aushältst. Du kannst tausend Ausreden finden, Dirk. Du wirst immer eine Ausrede haben. Aber das interessiert mich überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass du nach vorne blickst und dass du aus dem Sumpf rauskommst. Ja, das ist ja das Problem. Ich kann zwar so, sagen wir mal, ein paar Tage nach vorne gucken, aber dann lasse ich mich wieder hängen. Dann lässt du dich hängen. So, und wer ist schuld daran, dass du dich hängen lässt? Ja, ich sag mal eigentlich so, der Umfeld. Nee, nicht das Umfeld. Scheiße, nicht das Umfeld. Du bist schuld. Ich selber? Ja, natürlich. Das Umfeld nicht. Das ist leicht, auf die anderen die Schuld zu schieben. Du bist schuld. Also da muss ich die Schuld eigentlich bei mir selber suchen. So. Ja. Ja, jeder ist verantwortlich für das, was er selbst tut, für sein eigenes Leben. Und ich appelliere nochmal an dich, du hast eine Frau, die du liebst. Hm? Ja. So, und du hast ein Kind. Das ist schwer zu sagen, so, das ist hin und her. Mal so. Ist ja auch völlig klar. Deine Freundin, deine Frau wird natürlich dich gar nicht mehr so lieben können, wenn die nur so einen Wrack immer vor Augen hat. Ist doch klar. Ja. Ja, das ist zwar die Drogensucht so, aber... Ja, das ist die Fratze der Drogensucht. Du bist wahrscheinlich, wenn du clean bist, ein ganz toller, netter Kerl. Ja, klar. So. Nett, freundlich, liebevoll, so. Aber... Und das Ziel muss sein, dass... kann sich auch mal gut im Schlechten wenden, so. So, Dirk, jetzt bitte ich dich wirklich und ich bitte dich auch, das jetzt mitzumachen. Ja, Domian. Ich lege jetzt auf. Ja. Dann wirst du von meiner Psychologin zurückgerufen. Ja, okay. Und dann sagt die dir noch ein paar Sachen, wie du dich jetzt in deiner Klinik verhalten sollst, wenn du da zurückgehst. Und ich bitte dich wirklich... Das ist auf jeden Fall nett von euch. So, und ich bitte dich auf jeden Fall auch gleich den Hörer anzunehmen, wenn sie dich anruft. Dass sie das Gespräch klar, mach ich. Weil Hilfe nehme ich immer gerne an. Das ist ein gutes Wort. So, Dirk, dann drücke ich dir die Daumen. Aber du musst auch was machen und du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, machen wir dann. Ja, tschüss. Genau, alles klar, du lagst weg. Tschüss. So, und hier ist Yasin. Yasin, entschuldige. Yasin, nicht schlimm. Mann, jetzt mache ich eine Frau aus dir. Yasin. Kein Problem. Das ist aber nicht türkisch? Nee, das kommt aus dem Koran. Ach. Das ist ein arabischer Name, ja. Yasin. Genau. Der heißt, richtig. Was für eine Bedeutung hat der? Der Anführer. Wow. Wow. Yasin, der Anführer. Genau, richtig. Hi, Domian. So, du Anführer, ja. Was willst du mit mir reden? Ich finde es schade, dass ich einmal durchkomme und wegen so einem Thema anrufe, aber es hat mich gerade einfach berührt und ich dachte mir, ich mache es jetzt einfach. Leg los. Tolles Thema. Es geht ja um diese flüchtigen Situation gerade. Mhm. Und da war auch gerade die Vorrednerin, die dann irgendwie meinte, finde ich schön und gut und toll, aber... Das hört man ja letzte Zeit irgendwie ganz viel und ich finde es halt schade, weil ich war gestern und heute hier in Dortmund gibt es halt so eine Flüchtlingsauffangstation und habe da mitgeholfen und ich finde, man bekommt einen komplett anderen Blickwinkel und sieht diese ganze Sache ganz anders, wenn man halt wirklich vor diesen Leuten denen hilft und zum Teil auch, weil meine Eltern ja aus Tunesien kommen und ich Arabisch spreche, auch so ein bisschen mit denen unterhält, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, und das glaube ich. Ja, es geht einem total nah, wenn sie dann halt erzählen, ja, wir sind seit Wochen irgendwie unterwegs und wir möchten endlich irgendwie duschen, weil zum Teil, Domian, haben die echt wirklich streng gerochen und die ganzen Kinder, obwohl die, und das fand ich auch so schön, die haben trotzdem noch gelacht und da rumgespielt und die haben die dann mit Spielzeug zugedeckt und so und dann habe ich mich halt umgeschaut und denke mir so, okay, ey, es tut mir richtig leid, dass sie irgendwie von zu Hause natürlich vertrieben wurdet und irgendwie um euer Leben gerade kämpft, aber es ist schön, dass so viele Leute auch mithelfen und dass ihr jetzt wenigstens irgendwo hinkommt. Und ich finde es halt immer schade, dass dann ständig dann diese Situation kommt von wegen aber. Ja, ich bin, also mein Beruf in Anführungszeichen, den ich momentan ausübe, ist Promoter und ich bin in letzter Zeit ganz oft im Osten gewesen und leider Gottes sehe ich halt einfach nicht arisch aus und ich wurde halt sehr oft irgendwie mit diesem Thema konfrontiert. Mhm. So, ich bin ja kein Flüchtlingskind, ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber sobald dann sie mich dann gesehen haben und dann kam es ja immer so, ja, woher kommen sie denn eigentlich? Und dann sage ich immer auch direkt, ja, aus Dortmund. Nee, ich meine jetzt woher kommen Sie wirklich? Ich so, ja, ich bin da geboren. Ach so, und Ihre Eltern? Und ja, dann sage ich halt immer aus Dortmund. Und dann kommt man irgendwie auf dieses Thema, ja ihr habt es gerade ein bisschen schwer, ne? Und ich kann es mittlerweile echt nicht mehr hören, Domian. Das ist, man wird in so einer Schublade gepackt. Und, aber Jessin, ich muss Ihnen was sagen, das mache ich auch. Wenn ich frage auch schon mal Leute, woher kommt denn Ihre Familie? Wenn ich sehe, dass Sie vom Äußeren wahrscheinlich nicht deutschstämmig sind. Das finde ich aber, meine ich nicht böse. Es interessiert mich ganz einfach. Ja, natürlich, klar. Verstehe ich. Und schon ist man im Gespräch. Der eine sagt mir, ich komme aus Marokko, der andere sagt, ich komme aus Tunesien, der dritte aus der Türkei und schon reden wir miteinander. Und die meisten, die Jüngeren, ja klar, die Jüngeren sind hier geboren. Deswegen frage ich immer, woher kommt deine Familie? Weil die Jüngeren sind ja alle hier geboren. Ach, ich finde es toll, wenn du da, Respekt, dass du da hilfst, finde ich sehr gut. Und ich glaube, sehr, sehr viele. Und ich glaube dir wirklich auch, wenn man da vor Ort ist, mit den Leuten spricht und sogar noch die Sprache von denen kann, ist man ja noch viel mehr davon überzeugt, dass wir helfen müssen, als wenn man das nur so fern im Fernsehen sieht. Absolut. Dennoch, im Großen und Ganzen, können wir doch zufrieden sein mit dem, was in Deutschland passiert im Moment. Absolut. Und wir wollen hoffen, dass es nicht kippt, sondern dass es weiter so läuft. Ich hoffe es auch. Ich bin noch ehrlich zu dir, ich weiß nicht warum, aber ich habe in letzter Zeit natürlich, weil das jetzt so ein großes Thema ist, ich habe ein bisschen Angst. Also Angst vor der Zukunft, weil man einfach nicht weiß, was passiert gerade. Weil es passiert gerade Unmengen, es kommen sehr viele Menschen hier hin, die Leute haben Angst, eingeengt zu werden, und dann habe ich halt einfach Angst vor vielen Gewalttaten. Ich meine, das Problem ist hier in Dortmund, ist die rechte Szene auch übelst groß. Ich wurde selber damit auch schon ein paar Mal konfrontiert und musste irgendwie um mein Leben bangen und hoffen. Und es ist kein schönes Gefühl. Und ich habe und mittlerweile merkt man, dass auch viele Leute, die halt Angst vor diesem Fremden haben, vor dem Fremden haben, dass die halt absolut anti sind und versuchen dann irgendwie irgendwelche Ausreden zu finden, und das finde ich halt schade, so wie auch die Vorrednerin. Am Anfang dachte ich mir so, okay, die ist ja total pro, und dann auf einmal hat das mal so gekippt, wo ich mir dachte, boah, nee, ich rufe jetzt da an und ich will durchkommen und ich will meine Klappe aufmachen und sagen, Leute, fangt eigentlich an, irgendwie was zu tun und versucht einfach. Jessin, die Anruferin, die Jenny, war ja nur alles andere als eine rechtsorientierte Person. Nein, um Gottes Willen, das nehme ich zurück. Nein, wenn es so rübergekommen ist. Nee, hast du nicht so gesagt. Ich wollte es nur mal so klarstellen. Ja, und ja, dass solche Gedanken, die müssen ja auch legitim sein, dass man die äußert. Ja, natürlich. Man kann ja diese Gedanken äußern und dennoch alles dafür tun, dass die Flüchtlinge ordentlich behandelt werden. So, finde ich, ist der richtige Weg. Absolut. Und ich hoffe, dass das so auch weiterläuft. Und die Bundesregierung hat heute 2 Milliarden Euro schon freigegeben zur Hilfe, dass Wohnungen gebaut werden, dass Sprachkurse angeboten werden und so weiter. Das ist ja super. Das hört man in keinem anderen Land außer Schweden. Schweden ist ja auch richtig, auch vorne weg. Aber sonst auch keiner. Es ist Deutschland und Schweden, die so richtig zupacken. Vielleicht wird das irgendwann sogar was ganz Vorbildliches sein, dass wir das so geschafft haben, dass wir die Leute integriert haben. Ich hoffe es, weil es ist auch so schön zu sehen, wirklich, als ich gestern das erste Mal dahin gekommen bin, wie viele Leute auf einmal, und es kamen Unmengen an Spenden an, Domian, es war so viel, wir wussten schon gar nicht mehr, wohin damit. Irgendwann haben die gesagt, stopp. Genau, ich habe es im Fernsehen gesehen. Es kam schon zu viel Sachspenden, ne? Genau. Ja. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, wow, es wäre so schön, wenn es irgendwie, muss es halt so weit kommen, dass man irgendwie anfängt zu helfen und anfängt zu teilen. Ich finde, wenn die ganze Erde das, die ganze Welt das machen würde, dann gäbe es keine Armen. Weißt du, das ist so schade, würde es so schön finden, wenn einfach die ganze Welt so. Okay, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Genau, das werden wir nicht erleben. Vor allen Dingen sollten die westlichen Staaten oder überhaupt die großen Staaten mehr auf ihre Politik achten, denn sie sind die Verursacher für all das Leid vor Ort, woher die Flüchtlinge kommen. Aber das ist jetzt ein großes politisches Thema. Ganz großes Danke. Thema, da können wir. Ja, danke. Danke dir, Herr Anführer, für deinen Anruf. Und mach weiter so. Danke. Domian, ich drücke dir die Daumen. Ich hätte dich eigentlich schon mal gerne mal angerufen für ein anderes Thema, aber ich muss das jetzt einfach machen. Und, sehr gut, perfekt. Vielleicht schaffe ich das nochmal, bevor du weg bist. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich hätte gerne noch ein Autogramm, Domian. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Super. Tschüss. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Und Ulrich ist hier. Ulrich ist 67. Guten Morgen, Ulrich. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Ulrich. Um was geht's? Es geht um schwarze Magie und Verfluchung. Nochmal, ich habe nicht verstanden. Es geht um schwarze Magie. Um schwarze Magie und Verfluchung. Ja. Bist du verflucht? Ja. Erzähl. Also, ich habe den anderen schon erzählt, aber das weißt du ja nicht, was Nein. ich gesagt habe. Ich fasse mich kurz, ist ja nur noch wenig Zeit. Also mein Schwedischlehrer von der Universität, wo ich Schwedisch gelernt habe. Du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Also nochmal bitte. Ja, mein Schwedischlehrer. Dein Schwedischlehrer? Ja. Ja? Der hat mich über Entfernung, über telepathisch hat er mich sexuell behelligt. Dein Schwedischlehrer hat dich über Telepathie sexuell behelligt? Ja. Wie geht denn sowas? Ja, ich selber weiß nicht, wie das geht, ja. Wie hast du es denn gemerkt? Ja, ich habe es gemerkt. Ich hab eine erweiterte Wahrnehmung, weißt du, Jürgen. Ich habe eine erweiterte Wahrnehmung. Was hat die Wahrnehmung dir denn gezeigt und gesagt? Dass die Energie von diesem Lehrer kommt, dass der dafür verantwortlich ist. Und ich hatte eine Erektion wie ein Weltmeister. Sei doch froh. Ja, aber doch nicht bei einem Mann. Das war, ich habe ja Schmerzen gehabt. Wie? Und erklär es mir nochmal. Du sitzt, wo war das? Irgendwie im Bett oder zu Hause? Ich bin zu Hause im Bett. So, und dann... Es ist Mitternacht. Es ist Mitternacht. Du liegst im Bett. Ja, und dann kriege ich eine wahnsinnige Erektion und merke, na nun, der Schwedischlehrer, was macht er mit mir? Aber es kann ja sein, dass du an irgendwelche geilen Frauen gedacht hast. Nein. Nein. Der hat es ja später zugegeben. Woher weißt du, wie erklär mir mal, wie erkennst du diese Energie von dem Schwedischlehrer? Ja, ich bin feinspürig. Du bist feinspürig, okay. Und dann war dir plötzlich klar, der Schwedischlehrer macht mich geil, oder wie? Ja, genau. Aber du bist, ich hatte sehr starke Schmerzen, ja. Du Armer. Und deshalb wollte ich das nicht. Aber du bist ein heterosexueller Mann. Ja. Wie kann dich denn dann... Ich akzeptiere auch die bisexuellen Männer. Natürlich, wir akzeptieren immer alles. Aber wieso, wenn du ein klar heterosexueller Mann bist, wieso können dich denn Gedanken eines anderen Mannes dann in eine solche... Ja, das weiß ich nicht, Jürgen. Das weiß ich nicht, wie der das gemacht hat, weiß ich nicht. Er hat es einmal gemacht? Ja, nur dieses eine Mal... Ich habe ihm einen Brief geschrieben und habe Klartext geredet, ne? Und da war ich stocksauer. Und dann hat er gemacht, dass ich meine schwedischen Sprachkenntnisse zum Großteil wieder vergesse. Wie der das gemacht hat, weiß ich nicht im Detail. Weil ich kenne mich in der weißen Magie kenne ich mich eher aus als in der schwarzen Magie, weil schwarze Magie lehne ich ab. Wie oft hast du denn mit diesem Mann Kontakt gehabt? Früher. Zum Lernen. Zweimal pro Woche. Über welchen Zeitraum? Über Jahre verteilt. Achso, und du konntest schon richtig gut Schwedisch sprechen? Ja, ich konnte mal leidlich gut Schwedisch, ja, das ist wahr, ja. Und hat er dich während dieser Zeit auch angebaggert mal, sexuell, real? Nein, hat er nicht gewagt. Hast du ihn denn auf diese Erektion angesprochen? Im Brief, ja. Und was hat er darauf gesagt? Der hat mir einen Brief geschrieben, den habe ich aber niemals geöffnet. Mhm. Woher weißt du denn, dass er die Magie, schwarze Magie beherrscht? Das ist so, wenn jemand an mich denkt oder wenn mir jemand einen Gedanken wegnimmt, dann merke ich das im wachen Erleben. Mhm. Aber ganz... Also wenn du jetzt denkst, lieber Ulrich, ich wünsche dir alles Gute, dann kriege ich das irgendwie mit, ne? Aber fatal ist ja nicht nur die Erektion, sondern auch, dass du das schöne Schwedisch alles vergessen hast jetzt. Ja, das ist fatal. Mein Gott, all die Jahre waren umsonst. Ja, kann man sagen, ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich bin der Meinung, ich muss es schaffen, den Mann zu verzeihen. So, wir denken mal jetzt noch mal ein bisschen nach und melden uns bei dir noch mal, weil die Sendung jetzt vorbei ist, Ulrich. Ich muss jetzt aber jetzt auf Toilette in 10 Minuten, bitte. Ja, okay, darauf nehmen wir Rücksicht. Dann leg mal auf, geh du mal schön pieseln und wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. In der Technik, Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao, ciao.